Nachdem der Lärm gestillt war, beschied Paulus die Jünger zu sich, ermahnte sie und verabschiedete sich und zog ab nach Makedonia. Nachdem er diese Landschaft durchreist und ihnen viele Ermahnungen gegeben hatte, ging er nach Hellas. Und da er nach einem dreimonatlichen Aufenthalt, wie er sich eben nach Syria einschiffen wollte, seitens der Juden durch einen Anschlag bedroht ward, entschloss er sich über Makedonia zurückzukehren. Es begleitete ihn aber Sopater Pyrrhus, Sohn von Beröa, von Thessalonikern aber Aristarchus und Secundus, ferner Gaius von Derbe und Timotheus, sodann die von Asia, Tychikus und Trophimus. Diese gingen aber voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen des Ungesäuerten ab von Philippi und kamen zu ihnen binnen 5 Tagen nach Troas, wo selbst wir uns 7 Tage aufhielten. Als wir aber am 1. Wochentage versammelt waren zum Brotbrechen, redete Paulus zu ihnen, da er am folgenden Morgen abreisen wollte, und dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Da überwältigte einen Jüngling namens Eutychus, der im Fenster saß, der Schlaf, weil Paulus so lange fortsprach, und er fiel im Schlaf vom 3. Stock hinunter und war tot aufgehoben. Paulus aber ging hinunter, beugte sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Beunruhigt euch nicht, denn seine Seele ist in ihm. Nachdem er aber wieder hinaufgegangen, brach er das Brot, aß und sprach noch lange fort bis zur Morgendämmerung, dann zog er weiter. Den Knaben aber führten sie lebendig davon und fühlten sich hochgetröstet. Wir aber waren vorausgegangen zum Schiff und fuhren nach Assos, in der Absicht, dort den Paulus aufzunehmen. Denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß dahin kommen wollte. Wie er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn auf und gelangten nach Mytilene. Und von dort ab fuhren wir am folgenden Tag auf die Höhe von Chios, am nächsten hielten wir auf Samos, und tags darauf kamen wir nach Miletus. Denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um nicht in Asia Zeit zu verlieren. Denn er eilte, womöglich auf Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Miletus aus aber schickte er nach Ephesus und berief die Ältesten der Gemeinde zu sich. Wie sie aber bei ihm eintrafen, sprach er zu ihnen: Ihr wisset es vom 1. Tage her, da ich Asia betreten habe, wie ich mich die ganze Zeit bei euch hielt im Dienste des Herrn unter nichts als Demütigung und Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden erwuchsen, wie ich nichts versäumte, was gut sein konnte, euch zu verkünden und zu lehren öffentlich und in den Häusern, und Juden und Griechen beschwor, sich zu Gott zu bekehren und an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben. Und jetzt siehe, gefesselt im Geiste ziehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, wer mir dort begegnen wird. Nur bezeugt mir der Heilige Geist in einer Stadt um die andere, dass Fesseln und Drangsal meiner warten. Aber ich schlage meines Lebens Wert für nichts an, wenn es gilt, meinen Lauf zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus überkommen habe, zu bezeugen die frohe Botschaft der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, unter welchen ich als Verkünder des Reichs wandelte. Darum bezeuge ich es am heutigen Tage, dass ich niemands Blut auf mir habe. Denn ich habe nichts unterschlagen an der Verkündigung des vollen Willens Gottes bei euch. Achtet auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist zu aufsehen bestellt hat, zu weiden die Gemeinde des Herrn, die er erworben hat durch sein eigenes Blut. Ich weiß, dass nach meinem Hingang reißende Wölfe zu euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen. Und aus eurer Selbstmitte werden Männer mit verkehrten Reden sich erheben, um die Jünger an sich zu reißen. Darum wachet und denket daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, unter Tränen einen jeden zu verwarnen. Und für jetzt übergebe ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, der euch vermag zu erbauen und das Erbe zu geben unter allen den Geheiligten. Nach Silber, Gold und Kleidern habe ich nicht getrachtet. Ihr selbst wisset davon, wie diese Hände für meinen Bedarf und für meine Genossen ganz und gar gedient haben. Ich habe es euch in alle Wege gezeigt, dass man so mittelst Arbeit für die Schwachen sorgen soll und der Worte des Herrn Jesus gedenken, da er selbst gesagt hat: Geben ist seliger denn nehmen. Und nachdem er so gesprochen, beugte er seine Knie und betete mit ihnen allen. Es brachen aber alle in lautes Wehklagen aus und fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn und jammerten besonders über das Wort, das er gesprochen hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr schauen sollten. Dann geleiteten sie ihn zum Schiffe.